der Urmensch, der vollkommene Mensch. Es ist der Kwe, der das Glied in die Kette einfügt, das die philosophische Exoterik und die Esoterik der Eingeweihten in der Weltanschauung der SS vereint. Er vertieft die Anschauung Wirths von der Verstofflichung und erweitert sie aus der Geschichte heraus in die Metaphysik, wobei er den Sinn der Wiederkehr, der Wiederverkörperung aus Hyperborea anklingen lässt, der demjenigen der matriarchalischen Wiederverkörperung der Erdmutter, der lateinischen Diotima, entgegensteht. Es gibt eine uranfängliche Menschengattung, den Urmenschen. Von ihm stammt der irdische Mensch ab, dem gleicht er sich an. Seine klarste Ausprägung finden wir im goldenen Zeitalter. Der Mensch stammt also in einem Entwicklungsgeschehen nicht vom Affen ab, sondern er kommt in einem Verstofflichungsprozess vom Urmenschen her. Es ist vielmehr der Affe, der als Ergebnis einer noch stärkeren Verstofflichung bzw. Entgeistigung vom eigentlichen Menschen abstammt. Der mystische Urmensch wird in der orphischen Sage zum Heros der Weltentstehung, der Kosmogonie, als Phanes, als Erik Paios, als Anthropos der Gnostiker, als Melothesia, Monade, Archetyp, als der kosmische Christus, der vollkommene Mensch. Dieser kosmogonische Heros zerbricht das Ei der Schöpfung und ruft dadurch gegensätzliche Paare hervor. Heros tat dies aus Liebe zu sich selbst, um seinem Gegenpart, der nunmehr nach außen geschleudert wird und sich dabei immer mehr verstofflicht, verhärtete. Und darin liegt die Gefahr der Leidenschaft. Bevor er nach außen fiel, muss der Urmensch ein doppelgeschlechtliches Wesen, ein Androgyn gewesen sein. Der Wille des Urmenschen, sich nach außen zu projizieren, ist vergleichbar mit einem Kampf kosmischen Ausmaßes. Ganze Bataillone energiegeladener Kräfte werden zum Angriff auf eine weit entfernte Festung herangeführt. Es geht um die richtige Vermehrung des Urmenschen, um die Rückgewinnung seines Einflusses auf den verschiedenen Ebenen des offenbaren Geschehens. Nicht alle diese Bataillone erreichen oder erfüllen ihr Ziel. Viele fallen unterwegs, werden vernichtet, schätzen ihre Kraft falsch ein und kommen vom Wege ab. Es sind die Halbmenschen, die Tiere, die Affen, die Hunde, die Spinnen, die Vögel, die Pflanzen und sogar die Metalle. Im tiefsten Grunde eines jeden dieser Erlegenen und Geschlagenen ist noch eine Kraft, ein vom Urmenschen herrührender göttlicher Wesensgehalt vorhanden, die die gleiche ist, die den Menschen nach oben führte und die auch den Übermenschen zum Siege führen wird. Der Totemkult und auch die Wappenkunde, die das Tier darstellen und vergöttlichen, stellen einen mystischen Berührungspunkt mit gemeinsamen, in der Wurzel der Tierhaftigkeit vorhandenen Urkräften dar. Es sind die außerhalb des Menschen liegenden versinnbildlichten Gestalten der in einem kosmischen Kampf Erlegenen. Die Zeichen des Tierkreises, die Astrologie, sind ein Versuch der schriftlichen Darstellung des Wiederhinlangens zum Urmenschen, der Wiederverkörperung des Tierischen im ganzen Menschen. Es gab aber eine Zeit, in der die Tiere sprechen konnten. Sie wussten davon und lebten auf einer Insel der goldenen Äpfel, von ebenfalls sprechenden Früchten, in einer Avalon genannten Stadt mit dem Menschen zusammen. Dort wurde ein Bund zwischen Tier und Mensch geschlossen, den die SS in dem Kampf beider auf Leben und Tod erneut zum Bewusstsein brachte, im Strudel einer über sie hinausragenden Energie. Im ganzen Menschen war innen noch das Tier. Das alles verliert sich nun nach außen, wird zerstreut. Wenn er das Fleisch des Tieres isst, versucht der Mensch, sich die innere Kraft der Erlegenen, des Geschlagenen anzueignen, um den Kampf weiterzuführen, damit sie einst die so unermesslich weit entfernte Festung gemeinsam in Besitz nehmen können. In jenem Kreislauf, jenem Kreise, dessen Umfang in allen Teilen, dessen Mittelpunkt aber in keinem zu finden ist. Er ist auch Pflanzen und sogar Mineralien, das Gold und das Silber, Sinnbilder von Sonne und Mond, die gleichfalls innen im ganzen Menschen waren. Der primitive Krieger verzehrt das Fleisch seines besiegten Feindes, um die Urkraft des Urmenschen, Vareno, oder die Sieghaftigkeit in sich aufzunehmen. Die sich im Urmenschen manifestierende Seinsform ist wie eine Symphonie, die noch zu Ende gebracht, vollendet werden muss. Jede Note muss den richtigen Klangwert finden und wird so lange wiederholt, bis sie ihre höchste Resonanz erreicht hat. Das ist die Wiederverkörperung im hyperboreischen Sinne, die Wiederkehr. Ein jeder entsinnt sich aller anderen, denn in einem jeden sind alle diejenigen, die demselben Ziel zustreben, unsterbliche, göttliche Wesen zu werden, wie der Urmensch. Deshalb besteht die Sünde, um diesen Ausdruck zu gebrauchen, darin, sich mit dem Niederen, mit den Elementarwesen, mit den Halbmenschen, den Halbtieren zu vermischen. Plato berichtet uns, dass das Versinken von Atlantis auf die Rassensünde, auf die Vermischung mit niederen Rassen zurückzuführen ist. Wie es im Buche Enoch steht, verliebten sich auch die Engel in die Töchter der Menschen. Die Bibel erwähnt die Scheidim, die halb Mensch, halb Tier sind. Nach Auffassung von Robert Charot war Esau einer davon. Die griechische Mythologie berichtet von Sirenen, Zentauren und Faunen, die es sicherlich gegeben hat, als von Ergebnissen angestellter Versuche im Kampf um die kosmische Ausdrucksform des Urmenschen und von ihrem Scheitern. Irgendjemand ist müde geworden oder hat sich der Anziehungskraft des Abgrundes nicht entziehen können oder er ist der entgegengesetzten Kraft des großen Widersachers begegnet, der Kraft des Bösen, des Chaos und der Dunkelheit, die das Aufkommen einer höchsten, erhabenen Erscheinungsform des Übermenschen zu verhindern trachtet. Die Fortentwicklung gibt es nicht. Der Urmensch fand seine beste Ausdrucksform zu Anbeginn. Wenn man aus diesen weit zurückliegenden Zeiträumen keine versteinerten menschlichen Überreste findet, wo es doch solche von Tieren gibt, dann ist das dem Umstand zuzuschreiben, dass der Mensch damals über kein Knochenskelett verfügte wie heute, als er sich beim Verstofflichten an die niedrigsten Schwingungen eines aus dichter Materie bestehenden Sternes anglich. Das Skelett ist sein Sarg. Von Lemurien, von Gondwana, aus den ältesten Zeiträumen des Planeten berichten die Legenden, dass der Mensch ein weiches, nebelhaftes Skelett besaß. Auch sein Blut war nicht flüssig, sondern ein Strom astralen Lichtes. Für die hyperboreische Rasse gibt es keine Blutgruppen A, B oder 0. Die alchemistischen Texte der Griechen sprechen von einer alten, unstofflichen Rasse ohne König, ohne Regierung, völlig frei. Im Kali-Yuga, dem schwerlastenden Zeitalter des Eisens, sind die hitlerischen Eingeweihten diejenigen vom nur zur Hälfte materialisiert, denn sie fühlen in sich die unendliche Sehnsucht des Urmenschen, des ganzen Menschen. Und deswegen erwählen sie Luzifer Apollo Abraxas, den Gott der Verlierer im Kali-Yuga, den Gott der Rückführung in das goldene Zeitalter.